Sonne scheint übers nackte Feld und der Wind streicht durch das grüne Gehäst. Der Bauer die Sense in den Stall wohl stellt, bald schon haben wir's Erntedankfest. Ein letztes Mal durchschwimm ich den See, das Flimmern der Sonne ich nun nicht mehr seh. Es wird Herbst im Harz, die Wolken sie ziehen daher. Es wird Herbst im Harz, meine Gedanken sie werden so schwer. Es wird Herbst im Harz, ich denk an den Sommer zurück. Es wird Herbst im Harz. Vom Leben ein kleines Stück. Gewitterwolken ziehen über das Land, welches im grauen Schleier versinkt, das tief sich bei uns vor Wochen einfand, Kälte und Regen es mit sich bringt. Ja, Kälte und Regen machen das Leben so schwer. Ich sehne mit Hoffnung den Winter daher. Es ward Herbst im Harz, die Wolken sie ziehen daher. Es ward Herbst im Harz, meine Gedanken sie werden so schwer. Es ward Herbst im Harz, ich denk an den Sommer zurück. Es ward Herbst im Harz, es war vom Leben ein kleines Stück. Der Schnee knackt unter meinem Schritt, heißkalte Würze liegt in der Luft. Ein Kamerad zu mir an das Feuer nun tritt, in der Ferne jemand meinen Namen ruft. Durch klare Nächte gemeinsam zu gehen, in Kampf und Entbehrung kann man Freunde erst sehen. Es war Herbst im Harz, die Wolken sie ziehen daher. Es war Herbst im Harz, meine Gedanken sie werden so schwer. Es war Herbst im Harz, ich denk an den Sommer zurück.